Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Seit einigen Jahren wird von der Internationalen Christine Lavand Gesellschaft der Christine Lavand Preis für Lyrik und Prosa verliehen. Er ist mit 15.000 Euro dotiert und somit einer der bestdotierten Literaturpreise Österreichs. Und morgen um 11 Uhr wird im Radio Kulturhaus die deutsche Schriftstellerin Angela Kraus als Preisträgerin des Jahres 2019 ausgezeichnet. Im Rahmen dieser Matinee, die in ORF 3 übertragen wird, wird die Schauspielerin Gerti Drassel, begleitet vom Ensemble Brot und Sterne, also das sind Franz Hautzinger, Matthias Leubner und Peter Rosmanit, Auszüge eines frühen und lang verschollenen Lavand-Textes präsentieren. Lavand verarbeitet und beschreibt hier jene Erlebnisse und Erfahrungen, die sie als 20-Jährige gemacht hat, in den 6 Wochen, die sie im Herbst 1935 nach einem Selbstmordversuch freiwillig in der Landesirrenanstalt Klagenfurt, so hieß das damals, verbracht hatte. Sie verfasst diesen Bericht nach dem Krieg, 11 Jahre später, im Herbst 1946. Was die 20-Jährige beobachtet, erlebt und empfunden hat, verdichtet die Erzählerin Lavand, so der Literaturwissenschaftler Klaus Ammann, zu einem grotesk-realistischen Spiegelbild, in dem die Verhaltensweisen, die Hierarchien, die Machtverhältnisse und die Unterdrückungsmuster einer rigiden Klassengesellschaft sichtbar werden. Man fühlt sich an Dostojewski oder Kafka erinnert, so Ammann. Es gäbe keinen Prosatext, so Ammann, einer der Herausgeber des Gesamtwerks der Autorin, in dem Christine Lavand sich stärker preisgab und aussetzte als in den Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus. Auslöser für die Niederschrift der Erzählung dürften die 2 großen Prozesse gewesen sein, die im Frühjahr und im Herbst 1946 im Zusammenhang mit den sogenannten Euthanasiemorden in Klagenfurt stattfanden. Nur 5 Jahre nach Christine Lavands Aufenthalt in der Landesirrenanstalt hatte sich dieser Ort in einen der grässlichsten Mordschauplätze des Landes verwandelt. Einschließlich der aus Klagenfurt in die Tötungsanstalt Schloss Hartheim in Oberösterreich deportierten Kranken waren hier in Kärnten in den Jahren 1940 bis 1945 mehr als 1500 Menschen der Vernichtung sogenannten unwerten Lebens zum Opfer gefallen. Christine Lavand, die aufgrund ihrer diversen Beeinträchtigungen keinen Beruf ausüben konnte und die nicht erst seit ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie im Dorf als Außenseiterin, als Asoziale und als Verrückte galt, war zweifellos eine Gefährdete. Sie hatte jedoch Glück und vermutlich auch Schutz. Es ist anzunehmen, schreibt Klaus Ammann, dass sie 1935 bei ihrem Aufenthalt im Irrenhaus einigen Leitgenossinnen begegnet ist, die die Herrenmenschen wenig später wie Ungeziefer vernichteten. Lavands Erzählung sei so auch ein Memento für die, die kein Glück und keinen Schutz hatten. Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus von Christine Lavand mit Gerti Drassel und dem Ensemble Brot und Sterne. Ich bin auf Abteilung 2. Das ist die Beobachtungsstation für die Leichteren. Man kommt eigentlich von rechts wegen nur hinein, wenn man 3 schon hinter sich hat. Ich habe 3 noch nicht hinter mir. Und das nehmen mir hier die meisten übel. Gestern hörte ich die Königin zu Renate sagen, mit Augen, Gläser und Aktentasche ist sie hier einmarschiert. Der Teufel soll sie holen. Was hat sie auch da bei uns zu tun? Wahrscheinlich spionieren, was auch sonst. Renate sagte bloß, ach, fangen Sie schon wieder an. Aber am Abend kam sie dann doch und sagte, dass sie die Haarklammer nun wieder selbst braucht. Schade. Nämlich nicht um die Haarklammer, aber um Renate. Denn ich dachte, wir könnten so eine Art von Freundschaft schließen. Ich war ihr gleich am ersten Tag schon zugetan, weil sie so sanftmütige, traurige Augen hat. Und ein armes, verschwommenes Lächeln, das wohl ein wenig schmerzt, aber längst nicht so erschreckt,